Brennende Bergwitterung zeigt Erze an, die besonders zu Nachtzeiten lichterlohe brennende Bergwitterung, die wie ausgestreutes Pulver plötzlich auflodert und wieder verlischt und die Ausgänge, Luftlöcher und Klüfte der Metallasern zeigt, ist im Erzgebirge allgemein verbreitet. So hat man an den Orten, an denen später Bergstädte erbaut worden sind, zuvor viel und starke Bergwitterung gespürt. Dies ist geschehen im Jahre 1491, als starke Bergwitterung um den Pöhlberg die Bergleute veranlasste, die Erzgänge mit der Rute zu erforschen und zu entblößen. Desgleichen hat sich um den Scheibenberg, wo früher rauer Wald und Morast war, des Nachts viel Witterung von ferne her sehen lassen, sodass die Nachbarn vermuteten, es müsse das selbstreiches Erz liegen. Daher hat auch Kaspar Klinger vom Elterlein im Jahre 1505 zuerst das selbst eingeschlagen und die ersten Fundgrube gemutet.